Kapitel 7 Kein Weg zurück. Sophia, Ben, Elias und die Zwillinge gehen los. Sie wollen nicht mehr auf der Insel bleiben. Mit David auf der Insel macht es keinen Spaß. Außerdem weht plötzlich ein kalter Wind. Die Kinder freuen sich auf zu Hause. Mir ist kalt. Ich will nach Hause. Die Insel ist blöd. Kommt, wir fahren zurück. In einer halben Stunde sind wir zu Hause. Die Kinder gehen zum Strand. Sie wollen zu ihrem Boot gehen. Plötzlich bleiben alle erschrocken stehen. Der Strand ist leer. Das Boot ist nicht mehr da. Oh nein, wo ist denn das Boot? Keine Angst, das war doch nur David, der hat es bestimmt versteckt. Der will uns doch nur ärgern. David, komm sofort her, wo ist das Boot? Plötzlich schaut Sophia auf den See. Mitten auf dem See schwimmt etwas. Es sieht aus wie ein... Oh nein, es ist das Boot. Guckt mal, oh nein, das glaube ich jetzt nicht. Sofort fangen die Kinder an zu weinen. Hilfe! Oh mein Gott! Oh nein! David! David hört seine Geschwister weinen. Zuerst hält er sich die Ohren zu. Aber sie hören nicht auf. Schließlich springt er vom Baum und läuft zu ihnen. Was ist denn los? Er schaut auch auf den See. Da sieht er das Boot. Es schaukelt auf dem Wasser. Heult doch nicht so blöd. Ihr seid doch keine Babys. Das ist doch kein Problem. Ich bringe es wieder. David zieht sich aus. Nun hat er nur noch eine Badehose an. Dann läuft er zum Wasser. Vorsicht, David. Der Wind ist stark. Die Wellen sind sehr hoch. Aber für David ist das kein Problem.